Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 141. Mit Lord Litter, Manfred Mann, Larry Coryell, Johnny Guitar Watson, Bill Haley and his Comets, Carl Perkins, Harlan Howard, Freddie Roach, Frank Morgan, Val Bennett and Lee Perry, The Melodians, Justin Hines and the Dominoes, Peter DeVille und The United States of America. Now listen, baby, and try to understand that tying you is fine and whipping you is grand. I just can't tell you how much fun it's been. You make me feel 25 again. But I can't leave my wooden wife for you, sugar. I got a split level house with a wonderful view, sugar. A couple next door who do the things we do, sugar. And every Saturday we sit around the pool. Oh, inside to speak, but they won't let me alone. Yeah. Machines, machines, they keep right on going. Machines, machines, they keep right on going. I've got to find a place to rest my head. Machine, he smile at me and say, I'm gonna be your bed. Yeah. Oh yeah. Machines, machines, we made them to serve us. Machines, machines, oh, we built them to serve us. But till the day I'm buried in my grave, yes, right until that day, I know I'll always be your slave. A slave, a slave, a slave to the machine. Machines, they keep right on winning. Machines, machines, they keep right on winning. Dreimal Rockmusik jenseits des Mainstreams, Stück 1 und 3 aus den 60er Jahren, Stück 2 von 1988, unabhängig von Lord Lidder produziert, damals auf Kassette, über ein weltweites Netz auch zu erwerben. 1968 spielten The United States of America, so der Bandname dieser nicht einmal zwei Jahre existierenden Gruppe, I Won't Leave My Wooden Wife For You ein. Ende 1967 hatten sie im Ash Grove, einem angesagten Folkclub in Los Angeles, ihren ersten Live-Auftritt. Im Herbst 1968 war es dann schon wieder alles vorbei. Die berühmt-berüchtigten künstlerischen Differenzen beendeten die Aktivitäten dieser Musiker als Band, die auf Gitarren verzichtete, dafür aber Ringmodulatoren und die Violine nutzten. Künstlerische Differenzen hatten auch einst Lord Litter dazu veranlasst, alles, ja wirklich alles selbst zu machen. Und das zog er von Anfang oder Mitte der 80er Jahre bis etwa 1990 voll durch, bevor er sich als in West-Berlin lebender Musiker dem Ost-Berliner Freien Orchester anschloss. Das war dann Ende 1989. Von 1988 gab es Painkiller, alles im Alleingang vom Lord eingespielt. Drittens Manfred Mann von 1966, erstaunlich experimentell, Machines. Experimentell geht's weiter mit Larry Coryell, The Great Escape, 1971. Experimentell deshalb, weil es noch gar nicht so lange war, dass Jazz und Rock miteinander fusionierten. Thank you. Johnny Guitar Watson war 1973, als er You Bring Love einspielte, schon 20 Jahre im Musikbusiness, eingeschlossen Plattenveröffentlichung. Deshalb schiebe ich noch eine weitere Aufnahme von 1958 nach, One Room Country Shack, 5 Jahre vorher vom Pianisten und Sänger Mercy D. Walton auf Specialty Records veröffentlicht. Ja, da hört man natürlich schon eine ganz große Entwicklung weg vom normalen Blues oder Rhythm and Blues zum Soul Funk mit Blues-Einsprengseln. One room country shack. possession is this raggedy old cotton sack. I wake up early about midnight. People, I just can't sleep no more. Wake up every night about midnight. People, I just can't sleep. And frogs to keep me company, and the wind a howling round my door. Look out, frog. Die 50er Jahre waren die erfolgreichste Zeit sowohl von Bill Haley and his Comets als auch von Carl Perkins. Haley aus Michigan im Norden, Carl Perkins aus Tennessee im Süden, begannen beide als reine Country-Musiker. Haley, 7 Jahre älter, war schon länger im Geschäft, aber mit Ablauf der 50er Jahre konnten beide nicht mehr an frühere Erfolge anknüpfen. Das gilt besonders für Carl Perkins. Bill Haley war in Europa und vor allem in Mexiko, wo er als King of Twist bezeichnet wurde, in der ersten Hälfte der 60er Jahre doch recht erfolgreich. Wir hören jetzt aus seiner erfolgreichsten Zeit Bill Haley and his Comets mit Razzle Dazzle, gefolgt von Carl Perkins, der Sweethearts or Strangers, eine Nummer aus den 40er Jahren, neu einspielte. Diese wurde allerdings nicht veröffentlicht. Am Piano hören wir übrigens Jerry Lee Lewis. On your mark. On your mark. Get set. Get set. Now ready. Ready. Go. Everybody razzle dazzle. Everybody razzle dazzle. Everybody razzle dazzle. If it's all night long. Now well, here's a dance. A walk-a-doo, walk-a-doo. Everyone can do. A walk-a-doo, walk-a-doo. It's the hipster's dance. A walk-a-doo, walk-a-doo. And the square cats too. A walk-a-doo, walk-a-doo. Won't you take a chance? A walk-a-doo, walk-a-doo. This is all you do. A walk-a-doo, walk-a-doo. You just take your baby. Don't you leave that spot. Then you dance like crazy. Give it all you've got. That's the razzle-dazzle. If you're ready or not. On your mark. On your mark. Get set. Get set. Now ready. Ready. Go. Everybody razzle-dazzle. Everybody razzle-dazzle. Everybody razzle-dazzle. If it's all night long. You're not square. That's the razzle dazzle. When it's everywhere. where do we go from here? Sweetheart's a stranger, dear. Sweetheart's a stranger. I'll make it up somehow. Sweethearts are strangers now. Yes, I'll always love you, no matter what you do. By the stars above you, I swear I'll be true. Yeah, sweethearts are strangers. Where do we go from here? Sweethearts are strangers, dear. Where do they go from here? Sweethearts are strangers, dear. Sweethearts are strangers. I'll make it up somehow. Sweethearts are strangers now. Well, I guess I'll always love you, no matter what you do. Bills are all due, and the babies need shoes, but I'm busted. Cotton is down to a quarter of a pound, and I'm busted. Got a cow that's gone dry, and a hen that won't lay. A big stack of bills that get bigger each day. The county's gonna haul belongings away. I'm busted. I called Brother Bill, thought I'd ask for a loan. I was busted. Lord, I hate to beg like a dog for a bone, but I'm busted. But Bill said that there ain't a thing I can do. My wife and the kids, they're all down with the flu. And I was just thinking of calling on you. I'm busted. Now, Lord, I'm no thief, but a man can go wrong when he's busted. The food that we canned last summer is gone, and we're busted. The fields are all bare, and the cotton won't grow. Me and my family's gotta pack up and go. Where I'll make a living, the Lord only knows. I'm busted. Alan Howard, Jahrgang 1927, war 2 Jahre jünger als Bill Haley und kam ebenfalls aus Michigan, genau gesagt Detroit, aber 5 Jahre älter als Carl Perkins. 2002 starb er dort, wo Carl Perkins geboren worden, nämlich in Tennessee. Seine erfolgreichste Zeit als Sänger und vor allem als Songwriter waren dennoch nicht die 50er Jahre, wie man vom Geburtsdatum annehmen konnte, sondern die 60er Jahre. Busted von Harlan Howard, das ich ausgewählt hatte, wurde 1963 ein Top 10 Hit für Ray Charles. Die Version von Harlan Howard, die wir hörten, ist ein Jahr später aufgenommen. Es folgt der Organist Freddie Roach, der ging 1965 im Oktober unter anderem mit Gitarristen Calvin Newborn für das Label Blue Note ins Studio. Zwei der sechs Tracks waren Fremdkompositionen und eine dieser beiden war das Instrumental von Busted, das wir gleich hören werden. We'll be right back. Im Jahr 1965 und Organist Freddie Roach ging es 10 Jahre zurück ins Jahr 1955. Cooch wurde mit Altsaxophonist Frank Morgan als Bandleader veröffentlicht. 1933 geboren wurde Frank Morgan, eine Weile als Nachfolger von Charlie Parker gehandelt, aber das wurden einige. Leider war Frank Morgan seit seinem 17. Lebensjahr heroinabhängig, sodass er schon beim Erscheinen dieses seines Debütalbums, von dem auch Cooch stammt, im Gefängnis war. Dieser Vorgang wiederholte sich dann im Laufe der Jahre mal immer wieder, so dass er 1962 mit dem Altsaxophonisten Art Pepper, der ähnlich gelagerte Probleme hatte, zusammen in der Gefängnisband spielte. Stilwechsel in Framats musikalisches Fundbüro. Reggae ist angesagt. Val Bennett war Saxophonist und manchmal sogar Posaunist in den Bands von Prince Buster, Bunny Lee Allstars oder The Upsetters, welche Funktion er auf Lee Perrys Serious Joke von 1970 innehatte, weiß ich nicht. Namentlich wird er jedenfalls als Interpret aufgeführt. Es folgen die Melodians in etwa aus der gleichen Zeit. Come On Little Girl, das bekannteste Lied von den Melodians, war mit Abstand die Originalversion von Rivers of Babylon. 1971 forderten dann Justin Hines and the Dominoes auf Drink Milk. Thank you. like the Romans do. If you see them love, that you must also do. If you see them crying, give them an helping hand. No cup, no break. No coffee won't your way. No cup, no break. No coffee won't your way. Come here to drink milk. You don't come here to count cows. Come here to drink milk. You don't come here to count cows. When you go to Rome, you must do like the Romans do. When you go to Rome, you must do like the Romans do. If you see them love, that you must also do. If you see them crying, give them an helping hand. No cup, no break. No coffee won't your way. No cup, no break. No coffee won't your way. Damals war Reggae noch analog. Die Musiker spielten ihre Musik auf echten Instrumenten, ob das nun Orgel, Bass, Schlagzeug oder eben Blasinstrumente waren. Das ist schon seit langem nicht mehr so oder sagen wir mal oft schon beinahe die Ausnahme. Jetzt wird es nochmal zum Schluss völlig digital. Peter de Ville aus Hamburg, Postludium, alles hat ein Nachspiel, auch diese Sendung. Ja, mein Name ist Frank Matthias, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und nun viel Spaß mit Peter de Ville, Postludium. Jackson.